hope this is Sam. I'd like to wish you a very happy new year. Hello, Sam. Happy new year. So begrüßt man sich bei uns in England zum neuen Jahr. Come in. Hello. Hello, Kay. Come in. Welcome. Danny, willst du das auch einmal probieren? Ja, los, Danny. Ja, los, Danny. Hör noch mal genau zu, wie Sam das gesagt hat. Hello, this is Sam. I'd like to wish you a very happy new year. Come in. Hello, this is Danny. I'd like to wish you a very happy new year. Und jetzt bist du dran. Come in. Hello, come in. Welcome. In meiner Heimat in Schottland haben wir einen Brauch zu New Year und den nennen wir First Footing. Das heißt, die erste Person, die das Haus im neuen Jahr betritt, muss ein dunkelhaariger Mann sein mit einem Stück Kohle in der Hand. Und der ist dann der Glücksbringer fürs neue Jahr. Wisst ihr, oft schicken wir einen Freund vor Mitternacht raus und er muss draußen frieren und darf erst wieder reinkommen, wenn die Glocken geläutet haben. Und damit sind wir sicher, dass wir Glück haben für das ganze neue Jahr. Ist es in Schottland auch so kalt im Januar? Yes, it's cold in Scotland in January. It's cold. Kommt, wir rubbeln, dann werden wir warm. Okay, let's begin. Lasst uns anfangen. Let's begin. Jetzt bist du dran, Jule. Now it's your turn, Jule. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. I'm freezing. Mir ist kalt, oder? I'm freezing. Richtig. Aber fangen wir noch einmal an. Number one. I'm freezing. Number two. Bobble hat. Lustig. Bobblehead. Number three. Mittens. Mittens. Number four is a sweater. A sweater. Number five. It's cold. It's cold. Number six. Ice skates. Ice skates. Number seven. A snowman. A snowman. Number eight. Icicle. Icicle. Klingt wie Bicycle. Bicycle. Es heißt aber Icicle. Sorry. Icicle. Danny, jetzt frag ich dich mal was. Wie ist das Wetter? Hä? Wie ist das Wetter? Nummer 5. It's cold. Okay, Jule. Was ist mit dir, wenn es kalt ist? I'm freezing. Number 1. Catherine, was ziehst du an, wenn es kalt ist? A sweater. Number 3. Danny, was ziehst du an, wenn du kalte Finger hast? Mittens. Jule, was setzt du auf den Kopf? Bobblehead, number 2. Bobblehead. Jule, womit laufen wir im Winter auf dem Eis? Number 6, mit Ice Skates. Catherine, was bauen wir uns? A snowman. Number 7. Kay, number 8 is an icicle. Icicle. Und jetzt bist du dran. Number 8 is... Number 4 is... Number 1 is... Number 5 is... Number 7 is... Number 3 is... Number 6 is... Number 2 is... Auch auf Sams Hausboot ist der Winter eingekehrt. Auf Seite 15 im Heft beginnt der OK Comic. Have fun with the OK Comic. Viel Spaß mit dem OK Comic. Hello Sam. Hello Kay. Hello. Hello kids. Come in. You're welcome. Ist das kalt hier, Sam? Puh, yes, it's cold. Yes, it's cold. Kay is freezing. Kay is freezing. Little Kay is freezing. Aber da ist doch ein Ofen, Sam. Yes, there is a stove. Yes, there is a stove. Komisch. Was hat denn? I've got a problem with the stove. A problem with the stove? Sieht doch ganz normal aus, der Ofen. Yes, the stove is okay, but the matches... Lass mich mal, Sam. Let me try it. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Sometimes he finds it rather cold, rather cold, rather cold. Sometimes he finds it rather cold up in Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? He wants to go on holiday, on holiday, on holiday. He wants to go on holiday, but not in Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? He wants to fly to Florida, to Florida, to Florida. He wants to fly to Florida, but not to Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Was ist eigentlich mit dem Polar Bear? The polar bear, the polar bear, the polar bear. Hier, auf Seite 21 im OK-Heft, findet ihr den Text. Kannst du uns den mal übersetzen, bitte? Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Kennt ihr den Eisbären, der in Kanada lebt? Sometimes he finds it rather cold, rather cold, rather cold. Sometimes he finds it rather cold up in Canada. Manchmal findet es ziemlich kalt da oben in Kanada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Kennt ihr den Eisbären, der in Kanada lebt? He wants to go on holiday, on holiday, on holiday. He wants to go on holiday, but not in Canada. But not in Canada. Genau, okay. Er will in die Ferien fahren, aber nicht in Kanada. He wants to fly to Florida. He wants to fly to Florida. To Florida, to Florida. He wants to fly to Florida, but not to Canada. Er möchte nach Florida fliegen, aber nicht nach Kanada. Aber nicht nach Kanada. Richtig, but not to Canada. Und jetzt noch einmal den ganzen Polar Bear Song zum Mitsingen für dich. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Sometimes he finds it rather cold, rather cold, rather cold. Sometimes he finds it rather cold up in Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? He wants to go on holiday, on holiday, on holiday. He wants to go on holiday, but not in Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? He wants to fly to Florida, to Florida, to Florida. He wants to fly to Florida, but not to Canada. Not to Canada. Do you know the polar bear, the polar bear, the polar bear? Do you know the polar bear who lives in Canada? Come in. Hello, Catherine. This is Danny. This is Jule. We'd like to wish you a very happy new year. Hello, Jule. Hello, Danny. Welcome. Shh, kids. And now listen. Listen to the radio. Here is the news from Sam's houseboat. And now the weather report. Today it will be cold but sunny, with occasional scattered showers later in the morning in most parts of the country. A maximum temperature of 3 degrees Celsius and a minimum temperature of 6 degrees. The west coast will be windy later in the day, possibly developing into quite a stormy night near Vancouver. Ich habe kein Wort verstanden. Okay, Danny. Switch the radio off. Das ist auch viel zu schwer. Das war ein Wetterbericht aus Kanada. Das ist da, wo unser Polarbär herkommt. Polarbär, the Polarbär. Hier im OK Heft ist auch ein Wetterbericht. Schau mal. Seite 22, 23. Stimmt. Und den Weather Report könnt ihr auch verstehen. Oh ja, ich nehme Florida. Florida, Florida. Und ich nehme Kanada, wegen der Eisbären. Do you know the Polarbär, the Polarbär, the Polarbär? Da seht ihr. Kanada ist ein riesiges Land, ganz oben im Norden von Amerika. Florida ist ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika, der USA, ganz unten im Süden. Da liegt Florida. Florida! Florida! Hey Kay, you like Florida, I know. Kay mag Florida, klar. So, let's begin. Danny, in Canada it's cold. In Canada, it's cold. It's cloudy. It's cloudy. And it's windy. And it's windy. The snow is falling. The snow is falling. Up in Canada! Ladies and gentlemen, and now I'm switching the radio on. This is the weather report from Northern Canada. Halt, das war viel zu schnell. Ich muss noch mal üben. Okay, Danny. I'll switch the radio off. In Canada, it's cold. It's cloudy and it's windy. The snow is falling. The snow is falling. Okay, Catherine, switch the radio on. This is the weather report from Northern Canada. In Canada, it's cold. It's cloudy And it's windy. The snow is falling. Oh, ich will auch. Okay, Jule. In Florida, it's warm. In Florida, it's warm. In Florida, it's warm. Kay, du darfst uns jetzt nicht stören. Sorry. In Florida, it's warm. In Florida, it's warm. It's not cloudy. It's not cloudy. And the sun is shining. And the sun is shining. The sun is shining. The sun is shining. But not in Canada. Kay. Sorry. And the sun is shining. Ich will auch noch mal üben. In Florida, it's warm. It's not cloudy. And the sun is shining. And the sun is shining. Los, Catherine. Switch the radio on. This is the weather report from Florida. In Florida, it's warm. It's not cloudy. And the sun is shining. In Florida, it's warm. Das war ganz schön schwer. Jetzt kannst du mal probieren. Zuerst kommt der Wetterbericht aus Kanada. Dann machen wir eine Pause. Dann kommt der Wetterbericht aus Florida. Schau dir noch einmal genau die Texte an. Alles klar, dann kann's losgehen. Jetzt bist du dran. This is the weather report from Northern Canada. This is the weather report from Florida. So viel Arbeit. Dafür gibt es mal wieder einen Song für euch. Auf Seite 21 im Heft findet ihr den Text. Ich übersetze ihn für euch. What shall we do with the freezing sailor? What shall we do with the freezing sailor? What shall we do with the freezing sailor in a cold and frosty winter? Was sollen wir mit dem frierenden Seemann tun im kalten und frostigen Winter? Give him a cap and a woolen sweater, give him a cap and a woolen sweater, give him a cap and a woolen sweater in a cold and frosty winter. Gebt ihm eine Mütze und einen wollenen Pullover im kalten und frostigen Winter. Hooray, a cap and sweater, hooray, a cap and sweater, hooray, a cap and sweater in a cold and frosty winter. Hurra! Mütze und Pullover im kalten und frostigen Winter. Und jetzt sing mit! What shall we do with the freezing sailor? What shall we do with the freezing sailor? What shall we do with the freezing sailor? In a cold and frosty winter. Give him a cap and a woolen sweater. Give him a cap and a woolen sweater. Give him a cap and a woolen sweater. In a cold and frosty winter. Hooray, a cap and sweater. Hooray, a cap and sweater. Hooray, a cap and sweater. In a cold and frosty winter. Schaut mal her, das Titelbild von OK. Ich glaube, ihr könnt es schon ganz allein beschreiben. Auf Englisch. Auf Englisch? Yes, I see a radio. Ach so, okay. I see ice skates. Siehst du einen Hockeyschläger, Danny? Do you see a hockey stick, Danny? Yes, I see a hockey stick. Do you see a snowman, Jule? Schneemann? Nö. Auf Englisch? No, I don't see a snowman. Aber der Hund, das können wir nicht. Hund heißt Dog. Und Schlitten? Schlitten heißt Sledge. Sledge. Yes, I see a sledge. I see a polar bear. Danny, do you see a polar bear? No, I don't see a polar bear. Doch da, am Stuhl, der Schal. Ach so, stimmt. Do you see Kay? Yes, I see Kay. Und nun bist du dran. Do you see a bobble hat? Do you see icicles? Do you see a sweater? Do you see Jule? Do you see socks? Do you see a dog? Das war's im Januar. Wir sehen uns im Februar. See you in February with OK. Bye bye. See you. Bye bye. Bye.